Zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il gab jüngst der Chef der italienischen Freundschafts- und Unterstützungsorganisation für Korea und der stellvertretende Vorsitzende der brasilianischen Partei Freies Vaterland jeweils eine Stellungnahme ab. Sie würdigten, dass Genosse Kim Jong-il für das Glück des koreanischen Volkes und die Wiedervereinigung Koreas sein ganzes Leben eingesetzt und sich die unvergänglichen Verdienste um die Verwirklichung der Souveränität der Menschheit erworben hatte.